WDR 5. Neugier genügt. Ich träume von dem großen Schiff mit den großen Segeln und dem Himmel, den ich jetzt sehen kann. Der Himmel bedeutet Freiheit für mich. Früher habe ich nur den Boden gesehen. Im Laufen sah ich den Boden, habe in 20 Meter Entfernung auf den Boden geschaut, konnte nichts vom Himmel sehen, konnte auch keine Schaufenster sehen, habe bloß die Hälfte gesehen, habe die Leute nur zur Hälfte gesehen. Oberhalb der Brust war nichts mehr. Es gab keinen Himmel, es gab keine Köpfe, es waren nur Bodenplatten und Beine und Unterkörper zu sehen. Das ist ein richtiges Glücksgefühl für mich, dass ich das sehen kann. Die Welt ist offen für mich. Ich weiß, dass die großen Segel da oben eingepackt werden. Und ich habe da oben diese Saaling, diese Plattform entdeckt und gesehen, dass da Leute oben sein können und von dort ganz weit über den Ozean schauen können. Das würde ich gerne machen. Diese Freiheit, da hoch zu kommen. Und ich glaube, auch mit meiner steifen Wirbelsäule, die darf mich nicht daran hindern, diese Freiheit zu genießen, da oben hinzugehen, auf die Saaling zu gehen und zu schauen, wie es über dem großen Meer aussieht. Vielleicht gibt es auch Möglichkeiten, mich irgendwo festzuhalten, dass ich mich so nach hinten kippe und sehe, wie es aussieht. Aber ich glaube, ich werde mir irgendwo einen schönen Platz suchen und schauen, wie es da oben aussieht. Mir vorher einprägen, was ich vielleicht auf dem Weg nach oben nicht sehe. Mir einprägen, wo ich mich dann vielleicht festhalten muss, um ganz hoch zu kommen. Ich weiß nicht, ob ich es kann, ob ich da hochkomme, aber das würde ich gerne machen. Sehen, ob ich da oben hin kann, das hätte ich früher nie gekonnt. Das weiß ich. Jetzt vielleicht. Wenn ich das so bewusst tue, dann sollte eigentlich auch nichts passieren. Dann darf ich auch Grenzen überschreiten, die sich vielleicht einer mit so einer steifen Wirbelsäule wie ich vielleicht nicht traut zu überschreiten. Ich glaube, ich kann das. Meine Krankheit begann ja schleichend. Mit 13 Jahren hatte ich Rückenschmerzen, tat mir Steißbein weh, Beckenkamm tat weh, Rücken tat weh. Ich wusste gar nicht, was es ist. Später hat man es dann diagnostiziert als Morbus Bechterew und circa 20 Jahre später war die ganze Wirbelsäule steif. Morbus Bechterew, wie ich jetzt weiß, ein entzündlicher Prozess, wo die ganze Wirbelsäule steif werden kann, was bei mir passiert ist. Und weil es halt sehr, sehr schmerzhaft ist, kommt man in eine Schonhaltung, um den Schmerzen auszuweichen und wird krumm, so wie ich krumm geworden bin, sodass ich auf den Boden geguckt habe und nicht weiter geradeaus gucken konnte. Typisch für Morbus Bechterew. Meine Schmerzen haben mich ja einsam gemacht, still gemacht. Als ich noch krumm war, war es schlimm, durch die Fußgängerzone zu laufen. Da hatte ich wirklich das Gefühl, ein Schauobjekt zu sein, angeglotzt zu werden. Am liebsten hätte ich immer gesagt, Lotzen kostet eine Mark. Das war wirklich nicht schön. Erst recht dann, wenn man so richtig starke Schmerzen hat, man sich kaum bewegen kann, nur auf den Fußboden guckt und so daher schleicht. Bei Morbus Bechterew ist es so, dass die Krankheit einen total beeinflusst. Und viele Leute sagen, sie sind Bechterewler. Das ist sowas, was ich mir nie anziehen wollte. Diesen Schuh wollte ich mir nicht anziehen. Für mich ist Bechterew meine Erkrankung, die ich habe. Und die hat mich sehr geprägt. Aber ich bin kein Bechterewler. Ich habe diese Erkrankung. Und damit kann ich umgehen, mal mehr oder mal weniger gut, aber ich bin kein Bechterewler. Ich habe nur diese Erkrankung und weil ich nicht Bechterewler bin, kann ich auch da wieder raus. Ich lasse mich von dieser Erkrankung nicht beherrschen. Ich versuche, Herr darüber zu sein und nicht der Bechterewler zu sein. Durch meine steife Wirbelsäule kann ich mich ja auch nicht so bewegen, sehe nicht so viel, aber ich habe mittlerweile schöne Tricks. Wenn ich irgendwo sitze, sehe ich sofort, ob irgendwas spiegelt. Und ich sehe den Hintergrund, sehe rechts oder links was von mir sich spiegeln, weiß, da läuft jemand, da kommt jemand. Oder mein Blickfeld ist auch so mit den Augen schon so weit nach hinten, dass ich ziemlich weit nach hinten schauen kann und sehr, sehr weit nach rechts oder links schaue. Wenn ich zur Seite schauen möchte, muss ich meinen ganzen Körper drehen. Wenn ich mich bücke, muss ich meinen ganzen Körper bewegen, meinen ganzen Oberkörper aus der Hüfte heraus. Wenn ich mich zur Seite drehe, muss ich ja wirklich den ganzen Körper drehen. Weil auch mittlerweile meine Hüfte ein bisschen die Seitdrehung auch nicht mehr mitmacht, auch da schon steifer geworden ist. Das heißt, ich muss mich wirklich auf der Stelle drehen oder im Sitzen auf dem Stuhl hin und her rechts und links drehen. Am besten ist immer ein Drehstuhl, dann brauche ich mich nicht selber drehen, dann dreht der Stuhl sich. Aber ansonsten muss ich meinen ganzen Körper drehen, meinen ganzen Körper bewegen. Ich kann nichts mit der Wirbelsäule, nichts mit dem Kopf, mit dem Hals machen. Ich kann mich nicht umdrehen, nur den ganzen Körper. Verfangen und kick. Wechselbar. Eins, zwei, Ruderbach! Und wir dazu! Ruderbuch! Wir haben Gegenwind, wir können keine Segel setzen, wir nehmen jede Welle mit, wir fahren berghoch, bergunter, aber können nicht segeln. Wir hängen rum, alle hängen hier rum. Und ob ich jetzt mir meinen Traum noch so erfüllen kann, weiß ich nicht. Ich bin schon enttäuscht. Ich hätte gerne Wind im Rücken gehabt und Sonnenschein und dann einen schönen Segelturn gemacht, so von Teneriffa bis Lissabon. Und das findet jetzt nicht statt. Das wäre schön gewesen. Oben auf Deck können wir eigentlich gar nichts machen. Es gischtet und es ist feucht. Wir können ein paar Knoten üben, wir können keine Segel setzen, wir können nicht üben, wie man die Segel setzt. Wir haben gerade mal ein kleines Starksegel gesetzt. Aber ansonsten sind wir unter Deck und üben ein paar Knoten. Aber die Freiheit vom großen Meer und von den Segeln ist nicht da. Das ist leider nicht die Reise, die ich mir gewünscht habe. Und es ist einfach anstrengend jetzt. Klettern ist schon ein bisschen mühsam, das Hoch und Runter bei dem Wellengang. Und Schlafen, da habe ich mit meiner steifen Wirbelsäule den anderen Leuten gegenüber einen Vorteil. Ich liege steif im Bett, ich mache mir eine Vier ins Bein, also ein Bein gerade, ein Bein gekreuzt und angewinkelt. Und dann liege ich im Bett und roll nicht mehr nach rechts und nach links. Ich würde gerne jetzt einen ruhigen Turn haben und wenn ich es eine Möglichkeit gäbe, auszusteigen, würde ich jetzt gerne aussteigen und sagen, die anderen dürfen alleine ohne mich weiterfahren. Und wenn ich es da oben nicht auf den Mast schaffe, habe ich es halt nicht geschafft. Verfangen, rudern und kriegt uns weg, die Nacht zum Frühstück. Eins, zwei, Rude, Wach! Und wir dazu, Rude, Ruh! Nach der Trennung von meiner ersten Frau war ich am Anfang natürlich niedergeschlagen und es ging mir dann auch gesundheitlich nicht so gut. Ein Jahr nach der Trennung bin ich mit dem Zug nach Mainz gefahren und habe so ein Riesenrad gesehen und dachte, oh ja, das ist was Schönes, das kann ich machen. Ein bisschen Freude, nicht immer alleine zu Hause rumsitzen, wollte ich dann dahin gehen. Und dann stand aber vor dem Riesenrad die Achterbahn. Und die hat mich dann gereizt und habe ich gedacht, ach schön, das würde ich ja gerne mal machen. Und dann habe ich gedacht, es ist sehr, sehr gefährlich mit meiner steifen Wirbelsäule. Das ist so gefährlich, das darfst du nicht. Dann habe ich mir das angeschaut, wie die Bahn fährt. 2, 3, 4 Mal habe ich gesehen, wie die Leute in die Sitze fallen. Und dann habe ich mir überlegt, ob das für mich geht oder nicht. Und dann so, ja, so wie sie fallen, das geht. Dann habe ich gedacht, ja, das probiere ich aus. Dann bin ich in die Achterbahn gestiegen, bin da gefahren, war der Einzige, der in den Kurven nicht der Zentrifugalkraft gehorcht und gerade saß. Und ich genoss es richtig. Was ich nicht sehen konnte, was ich nicht gesehen habe, war eine kleine Welle in der Bahn. Und als letzter Kick wurde mir einmal rausgeschmissen aus dem Sitz und krachte wieder rein. Das war aber für mich ein Krachen durch die ganze Wirbelsäule. Hat an 4 Stellen gekracht. Und wie ich später erfahren habe, an einer Stelle ist meine Wirbelsäule durchgebrochen. Ich hatte ja schon neurologische Ausfälle so nach 3 Wochen. Meine Hände und meine Füße kribbelten. Da war schon was nicht richtig. Da wusste ich, dass da was nicht richtig ist. Als ich die Diagnose Genickbruch bekommen habe, hatte ich furchtbar Angst, dass ich einen Fehltritt tue und dass ich dann auf die Schnauze falle und das Ganze durchbricht. Ich wusste nicht mehr, wie ich laufen sollte. Ich wusste nicht mehr, wie ich gehen sollte. Ich bin 3 Wochen lang Fahrrad gefahren, schwimmen gewesen, tanzen gewesen mit dem Genickbruch, was ich nicht wusste. Ab dem Moment, als ich es wusste, konnte ich keinen Schritt mehr richtig tun, musste aber nochmal nach Hause. 4389, Strand 26, ein Schulteil, Ecke Lüderwitz. Als ich dann mit dem Taxi ins Krankenhaus gefahren bin und dem Taxifahrer gesagt habe, er möchte ganz vorsichtig fahren und er dann nicht ganz vorsichtig fuhr, sondern über die Bordsteinkanten fuhr, da hatte ich Angst. Da hatte ich Angst, dass mein Kopf einfach runterfällt und dass die Muskulatur das nicht hält. Da in dem Moment hatte ich wohl Todesangst. Diese Operation ist so gemacht worden, dass ich ein Gipskorsett um den Körper bekommen habe, 10 Kilo Gips. Dann kamen Metallgestänge an den Kopf, ein Heiligenschein aus Metall und noch ein Gestänge zwischen Gips und dem Heiligenschein. Und dann wurde der Kopf korrigiert, die Kopfhaltung korrigiert. Ich habe das Knirschen gehört, wie die Schrauben in den Kopf drehen, wie sie in den Knochen reingehen, die Spitzenschrauben. Das war kein schönes Gefühl. Der Genickbruch war für mich ein Vorteil, war was Gutes. Denn meine Wirbelsäule ist genau an dem Genickbruch, an dem Bruch in der Wirbelsäule aufgerichtet worden. Es ist ein Klötzchen aus dem Becken rausgesägt worden und in die Wirbelsäule reingehämmert worden. Und dadurch kam meine Nasenspitze um 4 Zentimeter nach oben. Ich konnte auf einmal die Welt sehen. Ich konnte, als das Ganze fixiert war, auf einmal durch den langen Gang im Krankenhaus schauen und sah hinten im Fenster den Wald. Als ich das gesehen habe, hatte ich Tränen in den Augen. Vorher habe ich 2 Türen weit auf den Boden gucken können, 10, 20 Meter weit. Und jetzt sah ich durch den ganzen Gang und sah Leute im Gang und sah hinten den Wald. Ein Glücksfall, dieser Genickbruch. Das Wetter ist besser geworden, die Sonne scheint. Ich glaube, ich schaffe das. Ich lege mich jetzt gleich auf diese Kiste, in der die Schwimmwesten drin sind. Da kann ich hochgucken, da kann ich sehen, wo ich hingreifen muss. Noch 2 Tage bis Lissabon und dann steige ich noch hoch. Wenn ich da jetzt hochklettere, da muss ich darauf achten, wo ich hingreife. Ich sehe ja gar nichts, wo ich hingreife. Ich muss ganz vorsichtig greifen. Da ich meinen Kopf nicht nach oben bewegen kann, muss ich fühlen, muss mich gut festhalten. Heute kann ich mir meinen Traum erfüllen. Ich gehe nach oben. Ich gehe aufs Rick. Das schaffe ich. Das schaffe ich, ja. Es ist steil. Ja, ganz langsam, ganz vorsichtig, konzentriert. Dann schaffe ich das. Ganz langsam da hochgehen muss ich. Ich muss sehen, dass ich mit beiden Füßen und einer Hand an der Wand dranbleibe. Das ist ja wie eine Strickleiter. Wackelt nicht ganz so arg, aber das Schiff wackelt. Vielleicht steht die mal ganz gerade, mal vielleicht steht sie schräg und ich muss mich richtig festhalten. Ja, das. Ich muss ganz langsam da hoch, das sind 10 Meter. Vielleicht, weiß ich nicht, 8 Meter, 10 Meter, 12 Meter. Und dann auf die Saarlink muss ich über Kopf greifen. Da kann ich gar nichts sehen. Da muss ich nur fühlen. So, ich hab's geschafft. Ich bin oben. Ich bin glücklich. Jetzt bin ich da. Und ich kann schauen. Ich kann den Himmel sehen. Ich kann bis nach Amerika gucken. Oh, ich kann bis Teneriffa gucken. Und bis Lissabon kann ich gucken. Und Lissabon schwankt. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.